Flüchtlingskinder frieren durch den kalten Wind. Da flohen vor den roten Horden, die raubten, plünderten, mordeten. Wir waren Flüchtlingskinder, zogen ich durch tausend Länder. Randalierte nicht im fremden Lande, brauchen keine Schleuserbande. Verloren, Tausende verhungert, erfroren, Frauen, Kinder auf der Strecke geblieben, alte Menschen erschossen, aus der Heimat vertrieben. Wir waren Flüchtlingskinder, den kalten Wind, da flohen vor den roten Horden, die raubten, plünderten, mordeten. Wir waren Flüchtlingskinder, zogen ich durch tausend Länder, randalierte nicht im fremden Lande, brauchen keine Schleuserbande. Schreit ihr alle, Refugees welcome? Seid ihr eigentlich alle so dumm? Seht zu, wie unser Land untergeht. Steht endlich auf, sonst ist es zu spät.